Ey, Mann, hast du ein bisschen Kleingeld? Tut mir leid, ich bin total pleite. Ey, ich geb dir ein paar Cheeseburger, Bruder. Ich will keine Cheeseburger. Oh, bitte, Alter. Ich lutsch dir auf deinen Schwanz. Halt mal deine Fresse, du bist jede Nacht allein zu Haus. Deine Mutter ist ne Nutte und du bist ein Körperklaus. Ja, sie ist ne Hure und die Hure hat einen Sohn. Fühl dich ruhig angesprochen, denn du bist ein Hurensohn. Deine enge Jeans macht dich nicht breit, du Hipster-Bitch. Und die fünf Jungs deiner Boygroup, Alter, die sind ein Witz. Auf dem Bahnhofsklo fängst du dir an, das Echo zu drücken. Und für die Patte fängst du an mit Schwänze lutschen. Du erzählst es deine Mutter, sie sagt, so ist gut, mein Sohn. Es tut mir leid, aber stimmt, du bist ein Hurensohn. Wahre Freunde, Hurensohn, Hurensohn hast du nicht. Du verkaufst deinen Arsch wie deine Mutter auf den Spurenstrich. Ohne Vater aufgewachsen, du willst wissen, wer er ist. Doch er war ein Freier, deiner Nuttenmutter, Bitch. Sei mal leise, denn die Moral von der Geschichte: dein Vater wollte sich ausprobieren und hat dir in den Arsch gefickt. Wer ist dein Vater? Du weißt es nicht, du Hurensohn. Deine Mutter ist ne Nutte, ja, du bist ein Hurensohn. Nein, du kannst kein Gangster sein, Hurensohn, Hurensohn. Ja, du bist ein Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Wer schafft den Puffer, deine Mutter, du Hurensohn? Dein Vater ist ein Freier, könnt ihr jeder sein. Was ist? Bist du noch Jungfrau? Natürlich. Naja, da war mal so ein Kerl, der hat mir den Arsch gewichst, aber das war nicht so. Fass dir an dein Schädel, denn du kannst dich gerne schämen gehen. Deine Mutter war nicht so vernünftig in ihrem jungen Leben. Und deine Freunde lachen alle über dich, denn sie konnten alle ihren Schwanz zwischen ihre Beine klemmen. Komm, ist sie Single, hörst du ihr Handy klingeln. Und der Nächste möchte ficken und ihr einen Bruder schicken. Du bist nichts wert, ich könnte weinen über dich. Doch deine Mutter war so nett und hat mir ein Bild geschickt. Und ich frage dich, wer ist dein Vater? Ich kann es nicht glauben, dass du noch Jungfrau bist. Traurig, dein Leben, glaub ich, ist mittlerweile so im Arsch gegangen, dass ich denke, er könnte Blaulicht. Wer ist dein Vater? Du weißt es nicht, du Hurensohn. Deine Mutter ist ne Nutte, ja, du bist ein Hurensohn. Nein, du kannst kein Gangster sein, Hurensohn, Hurensohn. Ja, du bist ein Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Wer schafft den Puffer, deine Mutter, du Hurensohn, dein Vater?